1. Daraufhin befahl Gott Noah, mit seiner gesamten Familie die Arche zu betreten, dao ihn in dieser Generation als gerecht und untadelig befunden hat. 2. Von den reinen Tieren sollte er Jules sieben Paare, also sieben Männchen und sieben Weibchen, mitnehmen, von den unreinen Tieren hingegen Jules no ein Paar, bestehend aus einem Männchen und einem Weibchen. 3. Ebenso sollte er von den Vogeln des Himmels Jules sieben Paare, ein Männchen und ein Weibchen, mitnehmen, mir Art auf der gesamten Erde zu erhalten. 4. Denn in sieben Tagen wird Gottes wirsig Tage und wirsig Nacht lang auf der Erde regnen lassen und als lebendig, das geschaffen hat, von der Oberfläche vernichten. 5. Noah handelte daraufhin genauso, wie Gottes ihm befohlen hat. 6. Noah war 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde herein brach. 7. Angesichts der Heranahenden Flutwasser betreten Noah, sein Son, sein Frau und die Frau und seiner Son die Arche. 8. Es kamen sowohl Reiner als auch Unrein Tier, Vogel und all Kriechenden Lebusen. 9. Jules ein Mansion und ein Weibchen von Jeder Art Jingen zu Noah in die Arche, wie Gottes ihm befohlen hat. 10. Nachdem die sieben Tage vergangen waren, brachen die Flutwasser über die Erde herein. 11. Im 36. Lebensjahr Noahs, 17. Tag des zweiten Monats, brachen an diesem Tag alquellen der großen Tief auf, und die Schlüsen des Himmels öffneten sich. 12. Daraufhin regnet es wirsig Tage und wirsig Nacht lang ununterbrochen auf die Erde. 13. Selben Tag betreten Noah, sein Son Sem, Ham und Japhet, Noahs Frau und die drei Frauen seiner Son die Arche. 14. Mit ihnen gingen al Wildtier, als wie, al kriechenden Tier und al geflügelten Vogel, Jules ihre Art entsprechend, in die Arche. 15. Sie kamen paarweise zu Noah in die Arche, von allem Fleisch, das Lebensatem in sich trug. 16. Die Tier, die hineingingen, waren Jules ein Mansion und ein Weibchen von Jeder Art, wie Gottes ihm befohlen hat. Danach schloss Gott die Tür der Arche hinter Noah. 17. Die Flut dauert wirsig Tage auf der Oderen, das Wasserstieg und hob die Archemper, so dass sie über der Oder auf dem Wasser trieb. 18. Die Wassermassen stiegen immer hoher und nahmen gewaltig auf der Oder zu, waren die Arch auf dem Wasser trieb. 19. Die Wassermassen nahmen auf der Oder außerordentlich stark überhand, so dass all hohen Berge, die es unter dem ganzen Himmel gab, vollständig überschwemmt wurden. 20. Das Wasserstieg fand sein Ellen über die höchsten Berge, so dass dies vollständig bedeckt waren. 21. Daraufhin starb als lebendig, das sich auf der Oder bewegt, Vogel, wie, Wildtier, al kriechenden Tier und al Menschen. 22. Als, was Lebensatem in sich hat und auf dem trockenen Land lebte, kam ihm. 23. So vernichtet Gott als lebendig, das sich auf der Oberfläche befand, Menschen, wie, Kriechen Tier und die Vogel des Himmels. Sie wurden von der Oder ausgelöscht, so dass nur Noah und das, was mit ihm in der Arche war, übrig blieben. 24. Die Wassermassen blieben 150 Tage lang hoch auf der Oder.